In der TV-Jahrkarte wird das E-Learning sehr populär. In letzter Zeit wurde in 6 Hochschulen, wie der Fremdsprachen Hochschule Pyongyang, der Hochschule für Grafik Pyongyang und der Hochschule für Fischereiwesen Nampo, die neu gegründete Hochschule für E-Learning eröffnet. Im ganzen Land wurden in mehr als 50 Universitäten und Hochschulen die Hochschule für E-Learning eingerichtet, wodurch zahlreiche Funktionäre, Techniker und Arbeiter in den bequemen Zeiten in den Werken und Betrieben die Hochschulvorlesungen bekommen. Das soziale Interesse am E-Learning wird immer größer und die Zahl der Studenten nimmt ständig zu. Es werden dementsprechend auch das E-Learning-System ständig verbessert und die Unterrichtsinhalte für E-Learning ergänzt und vervollständigt.